Hallo Chris. Ein wunderschön. Ricky. You have a vagina. Oh my God. It doesn't matter what you say. Ja. Der Undertaker ist zurück. Und mit ihm die Partystimmung bei Non-PG. Ja, Chris, ja. Du bist ja völlig aus dem Häuschen. Seit gestern hast du, glaube ich, alles nachgeholt, was in den letzten 7 Tagen an WWE-Content zu sehen gab. Einfach nur, weil der Undertaker zurück ist, stimmt's? Einfach nur, weil der Undertaker zurück ist, bin ich jetzt voll wieder. Ich bin bekennender Mark. Undertaker, Mark. WWE, Mark. Ich gucke alles. Ich habe auch alle Diva-Matches geguckt, die es bei Raw gab. Komplett. Ich bin dabei. Ja, ich auch. Die habe ich mir auch alle angeguckt. Ich habe mir grundsätzlich alles angeguckt, was es bei Raw zu gucken gab. Nee, also übertreiben muss man es nur nicht. Ach, du skippst immer noch manche Teile? Ja, ich guck mir doch nicht hier Los Muertos gegen Primetime Players. Alter, da gab es aber einen Run-In. Mhm. In Destruction Finis. In Destruction Finis? Ja. Nee, also das muss man sich alles angucken, sonst kann man hier nicht adäquat in diesem Podcast darüber reden. Liebe Zuhörer, hier vorneweg gleich eine wichtige Meldung. Keine Sorge, wir reduzieren nicht unsere Sendezeit, aber Auphonic ist ausgelaufen. Der ganze Honig ist praktisch jetzt, liegt da breit und quer über der Straße. Und wir haben nur noch 54 Sendeminuten, ich stand hier gerade auf dem Kopf, deswegen. 54 Sendeminuten haben wir nur noch. Deswegen kann diese Ausgabe nur 54 Minuten lang werden, ansonsten hätten wir ein Problem. Das liegt daran, dass ich ältere 4-Ecken-2-11er-Folgen hochgeladen habe, um das Non-PG-Archiv zu vervollständigen. Denn das ist das ultimative Ziel. Irgendwann alle jemals erschienenen Podcasts, die unter dem Banner Non-PG-4-Ecken-2-11er MMA-Radio veröffentlicht wurden, hier auf non-pg.de. Ja. Freue ich mich morgen schon wieder auf die MMA-Radio-Ausgabe. Soll ja eine sehr schlechte gewesen sein, habe ich gehört. Ich war ein bisschen durch den Wind, weil Chris, also man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Ja, erzähl mal ruhig, wir haben ja so viel Zeit. Es wurde eigentlich vereinbart, dass wir am Mittwoch aufnehmen. Da habe ich mir gedacht, ja, das können wir eigentlich machen, das passt mir ganz gut. Finde ich auch sinnvoll nach einem Pay-Per-View, damit nicht zu viel Zeit verstreicht. Dann kriege ich, wann war das, gestern? Nee, heute Morgen, oder wann? Nee, gestern. Gestern eine ganz, also wirklich aufgebrachte Nachricht. Also ihr kennt das bei WhatsApp, normal sieht jede Nachricht gleich aus, die nicht. Die hat geblinkt, geleuchtet und als ich mein Handy, meinen Code eingegeben habe, erstmal eine Fresse gekriegt. Also es war wirklich... Und noch mit so Schneeanimation wie bei Munzold.de. Ja. Zu Weihnachten kam auch. Warte, war ein guter Witz, warte. So, also auf jeden Fall... ich habe das auch immer gleich griffbereit, das Horn. auf jeden Fall kriege ich diese Nachricht. Spontanität macht diese Sendung groß. Und der Chris, der konnte es nicht abwarten, eine neue Non-PG-Ausgabe aufzunehmen, weil sein geliebter Undertaker endlich zurück ist. Chris, ich frage dich jetzt sofort. Also erstmal vorneweg. Ich muss noch mal kurz ganz ehrlich sein, dass am Mittwoch meine MMA-Karriere startet. Am Mittwoch schon? Ja, morgen geht's los. Da startet meine MMA-Karriere. Na, dann erzähl mal. Dann mache ich einen Wing Chun Schnupperkurs. Das ist schön. Ich hoffe, dass das Schnupperkurs, also bei Jiu-Jitsu ist so ein Schnupperkurs definitiv, also das ist immer so. Wenn man Jiu-Jitsu macht, hat man in jedem Training einen Schnupperkurs. Aber beim Wing, wie heißt das? Wing Chun. Das ist ja Quatsch. Das ist ja eine Quatschsportart. Wieso machst du nicht was Ordentliches? Ja, wir wollten zu Ken Pokan eigentlich. Das ist auch ein Quatsch. Also mein Kollege und ich, wir wollen eine Kampfsportart ausüben. Ja, aber dann noch nicht so ein Quatsch, mach da was Richtiges. Ja, wir wollten hier zu Ken Pokan, die machen da am Ende des Monats einen MMA-Schnupperkurs. Okay. Aber da sträuben sich die weiblichen Protagonisten Langehagens gegen, dass man das nicht so gern gesehen hat. Ich empfehle jedem Jiu-Jitsu. Ich bin selber seit... Die Nachricht gerade gelesen. Welche Nachricht? Bei Twitter. Und schon wieder frisst er alles alleine. Was? Jetzt verstehe ich den Zusammenhang nicht. Wer frisst was alleine? Ich fresse doch Lillys Süßigkeiten immer auf. Ach so. Ja, Entschuldigung, aber Lilly hat mich nicht ins Ad gesetzt. Dann kann ich es nicht sehen, Chris. hier Jiu-Jitsu. Ich mache ja seit mehreren Monaten Jiu-Jitsu und Grappling in so einem kleinen Keller Verlies. Das ist wirklich nur so ein ganz kleiner Keller, wo Männer mit nackten Oberkörpern sich auf verschwitzten Matten rollen. Mhm. Finde ich sehr angenehm. Doch, macht echt Spaß. Wie der Hard Dungeon, ja? Was? Wie der Hard Dungeon. So ähnlich. Und Jiu-Jitsu ist das Geilste der Welt. Mach das. Und Lilly wird auch Spaß haben, verspreche ich dir. Ja. Ja, ehrlich, das ist wirklich super. So, aber zurück zum Undertaker. Wir wussten ja relativ frühzeitig, dass der Undertaker zurückkehren wird, denn es gibt keine Geheimnisse mehr in unserer Welt. Letzte Woche Donnerstag platzte die Bombe. Ja. Der Undertaker wird zurückkommen. Das die Viral Bomb. Ist eigentlich auch jetzt hier unsere Breaking News Ausgabe zu diesem Thema. Mhm. Ja, genau. Breaking News. Der Undertaker soll wohl bei Battleground wiederkommen. Ja, und ich glaube, hat auch einen Raw-Auftritt für Montag gestern. jetzt mal ehrlich, wie fandst du den Pay-Per-View bis zu diesem Moment, als Brock Lesnar zum Cover angesetzt hat? Ich bin ganz ehrlich, bis zu diesem Moment, also ich fand auch Cena Owens fand ich nicht schlecht. War nicht das beste Cena Owens, aber das fand ich gut. Ach doch, da lasse ich mir auch nicht madig reden von dir. Okay, fangen wir mal an, stopp. Cena Owens. Dein Fazit? Ja. Mein Fazit? Ich weiß nicht. Ja, ist schwer. Ich hätte mich schon gefreut, wenn Owens den Titel gewonnen hat. Andererseits bin ich auch der Meinung, dass er bereit ist, ganz nach oben durchzustarten. Okay, lassen wir mal so stehen. Jetzt kommen wir zum Undertaker-Ding. Ja! Gott sei Dank. Ja, das noch geklappt hier. Es wäre einfach nicht auszurechnen, wenn jetzt wirklich schon, sag mal, 54 Minuten und 2 Sekunden, ja, das wäre, und dann wäre erst dieser Rülpser mit drauf gewesen. Das hätte ich nicht verkraftet. So. Der Undertaker kommt wieder, Chris. Er kommt wieder, ja? Wie war's denn? Für dich? Wie war denn das für dich, als die Glocke geläutet hat? Wie war denn das für dich, als der Undertaker wieder kam? Wo warst denn du gerade? Wie bei 9-11. Also bis zu Cena Owens war es für mich gefühlt, das Gefühl habe ich leider relativ oft, der schlechteste Pay-Per-View seit Jahren. Es war wirklich so kolossal schlecht, die ganze Veranstaltung, dass ich mir selbst dann immer wieder schönreden musste. Warum machst du eigentlich dann nächsten Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag Non-PG? Und da habe ich mir dann wieder selber die Antwort gegeben, ja, weil man dann doch immer noch so schön drüber fachsimpeln kann und sich darüber aufregen kann. Aber bis dann wirklich die Glocke geläutet hat, habe ich mir gedacht, ah, okay, ja, business as usual. Wir haben es ja schon erwartet, wir haben damit gerechnet. Ja, ich fand es nicht schlecht. Ich fand seinen Look, also seinen Blick fand ich ganz geil, so nach dem Motto, Junge, ne? Ich kann nicht mehr an mir halten. So, jetzt reicht's. Ja. Also, ich finde das alles eine riesengroße Katastrophe, sage ich dir jetzt mal. Ich finde das so scheiße. Also per se finde ich natürlich die Promo von Paul Heyman und vom Undertaker, war alles jetzt super. Oder was? Ist alles scheißegal. Erst über Battleground. Nee, warte. Ich muss es jetzt kurz loswerden, sonst ich platze sonst. Ich finde das alles, das machen die gut, ja, dass der Undertaker irgendwie sowas hat, wo man einfach hingucken aber muss. Aber die Promo war doch geil, als er gesagt hat, alles okay. Seit über einem Jahr labst du dich in diesem Sieg und ich halte es nicht mehr aus, ich hau dir jetzt ins Maul okay, rein. Erster Punkt, das fällt ihm jetzt auf, nachdem er bei WrestleMania auf derselben Card stand, wie er vor 3 Monaten. Ja, das fällt ihm jetzt auf, der ist halt ein bisschen älter. Nein, da fängt's ja schon an. Wieso bestreitet der Undertaker ein völlig sinnloses Match gegen Bray Wyatt bei WrestleMania? Wäre es nicht viel sinnvoller gewesen, man hätte diesen Moment jetzt gemacht, ohne dass der Undertaker bei WrestleMania 31 dieses völlig sinnfreie Match gegen Bray Wyatt bestreiten hätte müssen? Ja. Das macht doch gar keinen Sinn. Der ist doch da, Brock Lesnar ist da, der Undertaker ist da, aber da denkt sich der Undertaker, ach nö, hat's noch nicht 22 Mal gesagt. Erst beim 22. Mal flippe ich so richtig aus. Ja. Das ist schon mal scheiße. Ja, vielleicht war dann irgendwann das Maß voll. Ja, genau. Es hat mir gereicht. Als er Kane die Treppe da aufs Bein gezimmert hat. Vielleicht ist ja sein Bruder. Ja, die verstehen sich aber nicht so gut, du. Ja, weil das springt doch immer hin und her. Mal Brothers auf Destruction und dann Feinde. Ja, auf jeden Fall. Auf was ich hinaus will, ist, dass der Undertaker eine geile Promo halten kann, das meine ich alles gar nicht. Damit habe ich überhaupt... Die war gut, ne, oder? Habe ich überhaupt... Chris, ich hasse den Undertaker. Ja? Ich weiß, aber erkenn doch mal an, dass die Promo wirklich gut war. Ja, war echt super. Super, also so würde ich auch immer ein Gespräch anfangen. Aber was mich so ankotzt, guck dir Battleground an. Matzen Schwarz geredet, ja? Guck dir Battleground an. Was passiert? Nee, was passiert? John Cena besiegt erneut jemanden, der für die Zukunft wichtig sein könnte für die WWE. Wir haben dasselbe mit Rusev gehabt, jetzt mit Kevin Owens. Jetzt komme ich auf den Punkt, auf den ich eigentlich kommen wollte. Seit Wochen gehen die Zuschauerzahlen zurück. Insgesamt ist Wrestling so kalt wie gefühlt noch nie zuvor. Es ist keine Sau interessiert sich dafür. Und jetzt kommt die WWE. Jetzt bringt man den Undertaker. Gegen Brock Lesnar. Da gehen die Zuschauerzahlen hoch. Und dann haben wir die Ratings. Da könnt ihr euch mal alle ficken. Und alle holen sich dieses scheiß Network. So. Aber das Problem lösen die überhaupt nicht. Nein, überhaupt natürlich nicht. Nee, aber das ist doch das Problem, was mich ankotzt. In 2 Monaten ist das Thema wieder genau das gleiche wie jetzt. Dann ist wieder nichts da. Jetzt ist die Möglichkeit gewesen, mal mit jungen Leuten was zu machen. Es kommt ein Kevin Owens in diese Company, ist over, alle freuen sich über den. Und was macht man? Man gibt John Cena diesen verfickten Sieg, dass er sich jetzt hinstellen kann und sagen kann, er hat Kevin Owens platt gemacht. Vor allen Dingen lässt man Owens noch austappen. Es gab ja überhaupt keine andere Möglichkeit, dieses Match zu beenden, auf diesen kleinen kreativen Kniff zu kommen, dass man sagt, hey, wir schicken da einfach Cesaro raus, der von Owens mehrfach gescrewt wurde und lässt den ins Match eingreifen. Oder von mir aus hier, wie heißt die Hüpfburg da hier, der Red Arrow, oder wie der Vogel da heißt, schickt den Affen raus. Oder weißt du, nein, darauf kommt man nicht. Nein, man muss ihn inmitten des Ringes austappen lassen, so richtig schön aufs Maul. Genauso wie man es mit Rusev gemacht hat. Man muss ihn halt 3-mal bei einem Pay-Per-View vernichten, bis er jetzt ein scheiß fucking Drecksclown ist, der in seinen scheiß Shows da rumrennt wie so ein dummes Schwein. Und die wundern sich, dass keine verfickte Sau mehr ihr Fickprodukt da guckt. Weißt du, was ich mir erwünscht hätte? Dass nicht der Drecks Opa da aus seinem scheiß Grab mit seinem Fickhut auftaucht, sondern dass der scheiß Bray Wyatt so eine Szene abzieht. Aber der nächste scheiß Schwachsinn, der Wrestling Champion, der WWE Champion steht im Ring und wird fertig gemacht von Brock Lesnar. Ohne Ende, der sieht keine Sonne. Nichts, der wird gefickt, bis es ihm aus dem Arschloch rausquillt. Es passiert nichts anderes, außer dass Seth Rollins gefickt wird. Anders kann ich es nicht sagen. Und von dem Typen, von dem er gefickt wird, ja, also der ihn fickt sozusagen, wird dann vom alten Opa gefickt. Da kommt der alte Opi an und macht den fertig, der den Champion gerade fertig gemacht hat. Was für einen Stellenwert hat dein scheiß Champion jetzt noch? Den hast du platt gemacht, den Typen. Den Gürtel kannst du jetzt einen Hornswoggle geben und der hat genau denselben Wert. Und diese Leute, die sie da ständig runterbuttern, fertig machen und einfach nie eine Chance geben, selber mal irgendwas zu kreieren und selber aus sich rauskommen zu können und einfach mal sich einen Namen zu machen. Diese Leute, die sie ständig fertig machen, die sind später schuld, wenn die Ratings nicht so sind, wie sie sich's vorstellen. Und sie kapieren nicht, dass sie mit so Vögeln wie diesen Hampelmann Lesnar oder von mir aus diesen Drecks Undertaker einfach dafür sorgen müssen, dass neue Leute overkommen. Dass sie mit so Leuten wie Seth Rollins was machen. Der Ansatz war doch richtig mit Cena, dass sie da jetzt den Owens mit Cena overbringen. Das Ergebnis ist falsch. Das Ergebnis ist falsch. Es zählt nur das Ergebnis. Es zählt natürlich nur das Ergebnis. Der Ansatz war richtig. Das interessiert mich nicht, weil der Ansatz ist mir scheißegal. Das Ergebnis ist entscheidend. Guck mal, war der Ansatz mit The Rock richtig damals als Rocky Maivia? Ja. Nein, das war Quatsch. Der hat doch gewonnen, oder nicht? Aber das Ergebnis war richtig. Nee, das Gimmick war scheiße am Anfang. Aber das Ergebnis war richtig. Man hat danach die richtigen Schlüsse draus gezogen. Da sind wir beim nächsten Punkt. Du kannst einfach nicht davon ausgehen, dass du ständig jemanden besiegen kannst und Leute das Gefühl haben, hey, ist ja irgendwie cool. Guck dir Roman Reigns an. Das ist jetzt die neue Masche, dass Roman Reigns verliert. Und was der Oberhammer ist, da sitzt der Depp Michael Cole und erzählt uns vor jedem Roman Reigns Match, dass er seit Wochen nicht mehr gewonnen hat. Hier, unser Loser. Was ist das für eine Scheiße? Jeder einzelne Wrestler, der jung ist und Potenzial hat, wird Woche für Woche denunziert und zerstört. Aber woran liegt das? Was ist der? Weil die da nicht mehr ganz dicht sind. Da muss ja ein Plan hinterstecken. Nee, da steckt, die sind dumm. Das sind dumme Menschen. Es gibt keine andere Antwort. Das sind Menschen, die sich einen Scheiß darum kümmern, wie das in Zukunft weitergehen soll. Die haben jeglichen Bezug zur Realität verloren. Ja, aber das geht auch um deren Jobs. Die denken, die stehen über allem. Die denken immer, sie sind schlauer als alle anderen. Die haben das Russo-Syndrom. Das ist das Russo-Syndrom. Russo ist genauso ein dummes Schwein gewesen, der gedacht hat, hey, wir müssen immer einen Smurf mit reinbringen. Wir müssen immer das machen, was der Zuschauer nicht erwartet. Das ist aber Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Weil wenn das so wäre, dass der Zuschauer immer das haben möchte, was er eigentlich nicht erwartet, dann wären so Typen wie Conor McGregor nicht over. Da haben auch alle erwartet, der gewinnt, der wird der große Star. Oder ja. man geht davon aus, dass Brock Lesnar John Cena besiegt. So, was war? Beim SummerSlam, Brock Lesnar hat John Cena besiegt, alle waren zufrieden, war eine Riesensache, oder? Gab es da irgendjemand, der gesagt hat, das fand ich jetzt scheiße, dass John Cena den Titel verloren hat? Nö. Weißt du, das ist einfach Quatsch. Man muss nicht immer irgendwas bringen, womit irgendwie keiner gerechnet hätte, nur um schlauer zu sein als der Zuschauer. Und vor allem kannst du solche Spirenzien nicht bringen, wenn du de facto ein Produkt hast, das brach liegt. Ja. Das Ding ist am Boden. Und es mag sein, dass jetzt hier mit dem Undertaker und dem anderen Vogel, dass das jetzt einen kleinen Aufschub erstmal gibt und oder einen kleinen Auftrieb und sie werden jetzt wieder sich ins Gespräch bringen und es berichten ja schon wieder alle Medien darüber und so. Alles klar. Aber in einem halben Jahr stehen wir vor exakt demselben Problem. Und es ist dann sogar noch schlimmer. Weil Seth Rollins, welchen Stellenwert hat er jetzt noch? Welchen hat er jetzt noch? Im Prinzip sind ja die Voraussetzungen da, nachhaltig da irgendwie ein bisschen Aufschwung zu geben. Sie machen jetzt mit Lesnar Undertaker ein Ding, was im Mainstream Bass zieht. Und nebenbei machen sie diese Diva Revolution, wie auch immer man die finden mag. Das ist ja ein Ansatz so, ne? Im Fahrtwasser von diesen beiden Main-Events, dann kannst du nicht das Produkt den Leuten näher bringen. Nein, funktioniert nicht. Haben wir bei Cena gegen The Rock gesehen. Funktioniert nicht, ist Quatsch. Es funktioniert nur auf eine Art und Weise. Das ist, wenn du mit diesen bekannten alten Superstars Leute overbringst. So sind die anderen damals auch overgekommen, indem man gesagt hat, hier. Naja, Cena und Edge haben sich ja gegenseitig geovert. Ja. Mag sein, dass es da auch natürlich Ausnahmen gibt. Das ist ja gar keine Frage. Aber da sind wir beim nächsten Thema. Warum sind sie overgekommen? Weil das waren die Leute, die gewonnen haben. Ständig. Die haben gewonnen. Da sind wir wieder bei dem Thema. Es gewinnt keiner mehr ständig. Nein. Niemand. Nein. Da wird dir erzählt, dass der aussichtsreichste Face der WWE, Roman Reigns, seit Monaten keine Matches mehr gewinnt. Und was soll das? Argumentieren damit ja jetzt, um ihn sympathischer zu machen, ne? Ja, das ist die Idee angeblich dahinter. Muss man ja immer das Fragezeichen, aber klar. So, und das nächste ist mit Seth Rollins. Ich meine, der Typ hat noch nicht einen richtigen Sieg als Champion erringen können. Du schadest damit zum einen Seth Rollins und zum anderen den Titel. Natürlich, wenn es irgendwann mal den Payoff gegeben hätte, ja, dann wäre das was anderes gewesen. Aber es gibt keinen Payoff und es wird auch keinen Payoff geben. Das ist einfach sein Gimmick, dass er eine Pfeife ist, ein Loser, der immer jemanden braucht, der ihm hilft. Mhm. Und das ist scheiße. Das kannst du von mir jetzt mit dem Intercontinental-Titel machen oder so. Oder mit dem King of the Ring-Titel. Aber nicht mit deinem WWE-Champion-Titel. Ich würde mir wünschen, dass man Seth Rollins einfach wirklich zu diesem fiesen Leader gemacht hätte, der Triple H früher war oder so. Weißt du, der so. Ja, genau, zu diesem Übertalentierten, ne? Warum macht man das nicht? Natürlich musst du auf der anderen Seite wieder jemanden opfern dafür, vielleicht so ein Dean Ambrose. Aber musst mit irgendjemandem mal was machen. Ja. Und das versäumen sie nur noch. Also es passiert nichts, null. Es geht wirklich Woche für Woche sieht man denselben Scheiß. Jetzt haben wir so eine Phase. Und wie gesagt, ich kritisiere nicht, dass man den Undertaker zurückbringt. Ich kritisiere das, wie man die Leute einsetzt. Ich sitze da bei Battleground und denk mir, das gibt's doch nicht. Nicht den Hauch einer Offensive bekommt euer WWE-Champion. Naja, da also 2-3 Kicks gegens Bein gemacht und das war's dann auch schon. Das kann's doch nicht sein. Das ist wirklich schwach. Ja, natürlich. Und so war's auch schon bei WrestleMania. Und natürlich macht das Spaß zum Zugucken. Ja, bei WrestleMania, da fand ich den Weg sogar ziemlich gut, den sie genommen haben mit Lesnar und mit Reigns. Das fand ich sogar ziemlich gut. Lesnar hat irgendwie ein halbes Jahr vorher beim SummerSlam John Cena vernichtet. Und dann das Main Event Lesnar gegen Reigns und Lesnar ballert Reigns durch den Ring noch und nöcher Viertelstunde lang und Reigns lacht ihn noch an, weißt du, mit einem blutenden Mund und so. Das fand ich noch geil, da habe ich mir gedacht, Alter, so, das ist eine Miene Mistsau so. Ja, einerseits ja, aber gleichzeitig. Dann hat er sogar noch ein paar Aktionen dagegen gebracht und so. Das fand ich wirklich gut, ja, muss ich sagen. Aber du hast einfach gesehen, dass er eigentlich keine Chance hat, aber halt tough ist. Ja, na, das ist doch schon mal was. Naja, aber das ist wie Rory McDonald. Ja, der hat auch einer aufs Maul gekriegt und ist halt nicht umgeflogen. So, aber was bringt mir das? Trotzdem muss ich doch sehen, der andere hat keine Chance. Rory McDonald ist für mich eine Schlampe. Davon mal abgesehen. Es bringt doch nichts, den Typen, der um den Titel kämpft, dass du den so runter machst. Natürlich, der ist tough und das ich fand das Match ja auch nicht schlecht oder so. Ich spreche jetzt aus der heutigen Sicht. Hat man da halt schon gesehen, okay, sie opfern jetzt hier Roman Reigns und was ist jetzt eigentlich die Idee dahinter? Das sollte eigentlich eure Zukunft werden. Das war ja mal der Plan. So, jetzt sagt er, okay, ja, der gewinnt hier nicht den Titel, sondern Seth Rollins. Vielleicht hätte man dann einfach auch im Match was ändern müssen, dass er ein bisschen besser aussieht gegen Brock Lesnar. Und manchmal muss er dann halt auch diesen Gegenwind ertragen. Ich meine, hallo, das ist die WWE. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass die jedes Mal gleich einknicken, sobald einer Piep ruft. Ja, wir finden Roman Reigns nicht gut. Ja, okay, dann machen wir das jetzt was anderes. Zieh doch mal ein Ding durch. Zieh doch mal einfach einen Weg durch und mach nicht so eine Kacke. Wie sie es mit Cena gemacht haben. Mehr oder weniger. Ich brauche noch nicht mal so dieses Extreme wie mit Cena, dass man wirklich nur noch pusht und nur noch unbesiegbar. Ja. Aber ja, ich sehe es, das fing für mich an, gravierend zu werden mit Rusev. Der war wirklich over und die Leute haben den abgefeiert und das war ein Typ, den man sich so zur WrestleMania-Zeit wirklich als Main-Eventer vorstellen konnte. Und diese Cena-Niederlagen haben den zu einer absoluten Witzfigur gemacht. Absolut. Danach die Storyline mit Lana, absolute Witzfigur. Und jetzt kommt es mit Kevin Owens. Da sehen wir genau das Gleiche. Kevin Owens wird genauso gefickt wie Rusev. Kevin Owens verliert jetzt 3 Matches in Folge. Glaubst du, dass der in Brooklyn seinen NXT-Titel zurückgewinnt? Nee. Natürlich nicht. Nein, dann ist es das vierte Match. Du glaubst, das ist ja genau das, was wir bei der US Open Challenge immer gedacht haben. Glaubst du, der und der könnte Cena besiegen? Und so, dass dieses Gefühl vorwegzunehmen, dass es eigentlich unmöglich ist, dass er den Titel verliert oder jetzt wie bei Owens gegen Baylor, dass er gewinnt, ist bei null. Und aber jetzt verliert er dann das vierte Match in Folge. Genau. Und irgendwann sagst du halt als Zuschauer, ja, weißt du, der ist jetzt so langsam aber sicher auf so einem Level wie so ein Cesaro oder ein Dean Ambrose. Ja. Wie ein Cesaro ist der im Prinzip, ja. So-and-so-Guy. Mal wird er gepusht, wenn er gebraucht wird im Main-Event, wenn da mal wieder eine Lücke entsteht. Aber in der Regel ist er einfach nur ein dicker Junge. Aber dass der jetzt mal da durchmarschiert und einfach die ganze Company aufmischt, da haben sie nicht die Eier dazu. Da holen sie dann halt so einen Opa mit dem Hut zurück. Und das ist das, was mich stört. Du kannst doch gerne auch den Opa mit dem Hut zurückholen, aber auch parallel ist ja nicht so, hättest du keine Zeit. Nee, du kannst nebenbei auch den dicken Owens da durchmarschieren lassen. Du kannst ihn zurückholen. Aber dann mach doch irgendwas, damit jüngere Leute davon profitieren, dass sie zum Beispiel mit ihm zusammenarbeiten. Lass doch den Undertaker den spirituellen Leader von Bray Wyatt werden oder so. Ja. Einfach, weißt du, dass es da eine Connection gibt. Weißt du, guck, wie man das aufbaut. Es gibt doch Möglichkeiten, aber ja, dann hat der Undertaker ein Match gegen Bray Wyatt. Wem hat das Match was gebracht? Keine alte Sau, nur dass Bray Wyatt erneut ein wichtiges Match verliert. Ja. So. Und du schaltest damit wieder Bray Wyatt, der. Für Bray Wyatt persönlich soll es wohl sehr, sehr viel gebracht haben, das Taker-Match, weil er ja sich wohl eine Viertelstunde vor dem Kampf relativ schwer verletzt haben soll und sich da durchgebissen hat. Da sollen wohl die Offiziellen gesagt haben, oh, okay. Und zwar sind sie da so begeistert, dass er jetzt in der Midcard ist. Ja, richtig. Ja. Also das ist das, was ich meine. Du hast doch als die White Family debütiert ist, hast du doch die Möglichkeit gehabt, darauf hinzuarbeiten, dass nicht der Undertaker so eine Szene bringt bei Battlefield Ground, sondern dass der Bray Wyatt da steht und Brock Lesnar angreift. Aber wenn du das jetzt so gemacht hättest, mit dem Stand von letzter Woche, da hätten alle gesagt, was ist das für ein Quatsch? Das ist ja völlig so. Und das ist doch das Absurde, dass du nicht einen Typen in der Company hast, den du gegen Brock Lesnar stellen könntest, wo wir glauben würden, dass das ein Match wäre, wo man jetzt nicht vorhersagt, dass das ein Beatdown wird oder so. Nicht mal Cena. Niemand. Niemand. Ich verstehe, das ist dein 5-Millionen-Typ, der kriegt 5 Millionen Dollar im Jahr, den musst du irgendwo schützen, das verstehe ich einerseits. Andererseits ist der in 2,5 Jahren oder in 2 Jahren weg. Ja. Und dann hast du da 15 Millionen ausgegeben und stehst ohne irgendwas da. Also eigentlich muss dein Ziel ja sein, Lesnar extrem overzubringen, das haben sie geschafft. Und dann muss es jemanden geben, gegen den er gestellt wird, eine lange Fehde hat und der dann am Ende Brock Lesnar besiegt. So. Das ist ja eigentlich, das müsste ja eigentlich das Ziel sein als Company, dass du Brock Lesnar ohne Ende overbringst, so wie er auch bis zu WrestleMania war, ja, oder auch jetzt noch, aber jetzt wird es natürlich wieder schwierig, weil jetzt wird er auf einmal angreifbar vom Undertaker. Ja. Und ich sehe das jetzt schon wieder so kommen, dass kein einziger Superstar davon profitiert. Ich sag jetzt auch schon Superstar, so ein Quatsch. Kein einziger Wrestler davon profitieren wird, dass so jemand wie Brock Lesnar aktiv bei der WWE aktuell ist. Und das finde ich, ist doch der Grund, warum freuen wir uns, dass der Undertaker wiederkommt, weil endlich mal jemand da ist, mit dem Brock Lesnar ein Match auf Augenhöhe bestreiten kann und wir nicht diese Squash-Matches die ganze Zeit sehen. Die cool sind auf eine Art und Weise, verstehe mich da nicht falsch. Aber ja, so ein Kingston gegen Lesnar gucke ich mir ganz gerne an. Klar. Ja. Also wie so ein Autounfall, gar keine Frage. Ja. Aber ich mache mir da halt Sorgen als Fan, wie sich das entwickeln wird über die Jahre. Weil so Leute wie der Undertaker, die werden halt keine 15 Jahre wirken. Ja. Und Brock Lesnar macht das Ding auch noch 3 Jahre und dann sagt er, was, weißt du was, geh jetzt wieder, weiß ich nicht, jagen und fischen. Ja. Und dann stehst du mit Typen da, die auf Dolph Ziggler-Niveau sind durch die Bank weg. Und das ist, weißt du, die holen dann Undertaker zurück und ich sitze da so und denke mir so, weißt du, lass doch, das sind die Änderungen, die er jetzt bringt, um Zuschauer zurückzugewinnen. Ich sag euch, was ihr mal verändern solltet. Tauscht eure Suppenkasper aus, die da kommentieren, weil das ist eine Schande, was da abgeht, kommentatorentechnisch. Das finde ich wirklich unerträglich mittlerweile. Das kann sich kein Mensch mehr anhören, dieses Gelaber. Dann dieses dumme Gequatsche von Superstars und Diven die ganze Zeit. Wie so Geisteskranke. Ich meine, da fängt es doch schon an, wenn eine Promo damit beginnt, dass einer von Superstars und Diven redet. Mhm. Da kann ich ihn schon nicht mehr ernst nehmen. So eine Scheiße, so redet kein normaler Mensch. Lass doch die Leute einfach so reden, wie sie sind. Da steht eine Becky Lynch, die irgendwie so eine gewisse Realness hat für mich bei NXT. Die auf einmal von Diven und Superstars redet. Da kommt mir vor, wie als ob die, weiß nicht, auf Acid ist oder irgendwas. Das gibt's doch nicht. Das sind die Sachen, warum die Leute nicht einschalten. Die machen den Fernseher an, sehen eine 25-Minuten-Promo, wie einer von WWE Universe, Superstars und so ein Scheiß labert. Ja, aber an so welchen Punkten geht die Company nicht zugrunde. Nee, die geht nicht zugrunde, stimmt. Nein. Aber das trägt zum Gesamtbild bei. Das trägt zum Gesamtbild definitiv bei, dass sie da so ein abgerundetes, wirkliches, kleines Universum machen wollen. Das ist nicht schön, aber daran geht die Company gerade nicht zugrunde. Sie geht am am Kernprodukt geht sie zugrunde. Kannst du dich noch nicht an die Aussage? Guck mal, es gibt bei den Kommentatoren keinen Kommentator, der dir Storylines erklärt, der Storylines vorantreibt. Kannst du dich noch an die Aussage von Vince McMahon erinnern, der vor einigen Jahren gesagt hat, dass Wrestling nicht mehr das Kerngeschäft ist der WWE? Ja, das haben sie doch dann wieder geändert. Ich die weiß, Aussage das gab steht. Mal, es gab, nee, das haben sie dann wieder geändert. Die haben sich dann wieder ich weiß, das gab's mal so vor 3 Jahren gefühlt. Ja. Ich weiß, ja, das hat er mal gesagt. Und da durfte man auch am besten, ich glaube, man durfte nicht mal Wrestling als Begriff verwenden bei den Shows und so. Ja, ja. Das ist doch auch. Nee, aber haben sie jetzt ja wieder so ein bisschen geändert, weil sie gemerkt haben, bei NXT, da können sie noch ein paar Indie-Fans abfischen und so. Da ist halt, diese Company ist nur auf kurzfristigen Erfolg aus, weil alles, was für die zählt, ist nicht. Die scheißen auf dich als Fan. Die scheißen drauf. Was die wollen, ist bei den nächsten Quartalszahlen vorlegen zu können, dass mehr Leute sich das Network geholt haben. Das wollen die. Die scheißen drauf, ob ihre Ratings bei 2,5 oder 6 sind. Das ist denen scheißegal. Die wollen nur Quartalszahlen abliefern. Und deswegen brauchen die kurzfristigen Erfolg. Deswegen kommt der Undertaker und deswegen wird sich keine Zeit genommen, wirklich mal Sachen zu ändern, die geändert werden müssen, die für jeden ersichtlich sind, die man ändern müsste. Weißt du, also, wie gesagt, das kannst du, es gibt nichts, was bei der WWE perfekt ist. Nichts. Gar nichts. Kein Kommentator, kein Wrestler, keine Storyline, die Frauen-Wrestling-Geschichte nicht, Interviews gibt's keine normalen, jeder Typ, der da Interviews führt, der stellt Fragen wie so ein völlig debiler, ja? Also es sind ja keine Interviews, es sind ja immer derselbe Scheiß, den die da fragen. Da ist selbst Joe Rogan im Octagon kreativer, und immer nur dieselbe Leier. Und es gibt so viele Baustellen und die Antwort auf alle diese Probleme ist, wir bringen mal einen Undertaker zurück. Ja, ja. Und das wird sich auf Dauer nicht durchsetzen. Das kann nicht funktionieren. Irgendwann geht das Ding völlig im Bach runter, da bin ich mir sicher. Das kann nicht anders sein. Das kann einfach nicht anders sein, weil du weißt so gut wie ich, dass nach WrestleMania beginnt wieder so die, oder nach dem SummerSlam jetzt ja schon, beginnt wieder die Phase, wo nichts mehr da ist, wo kein Brock Lesnar, kein Undertaker, kein Sting oder auch kein... Meinst du, der kommt noch? Ja, der soll im Wyatt Family Match gegen Minishield der dritte Mann sein. Ja, das habe ich auch gelesen, das glaube ich im Leben nicht. Ja, doch, der soll ziemlich zum Schluss kommen. Es kommt bei den Wyatt-Leuten kommt noch ein dritter Mann hinzu. Vielleicht auch eine Frau, Sister Abigail. Kommt, vielleicht, nee, aber es kommt ein dritter Mann bei den Wyatts dazu und. Gibt's da schon Gerüchte? Nee. Und dann kommt halt Sting zu Brock Lesnar und. Zu Roman Reigns und Dean Ambrose. Ja. Also, es ist. Das können die doch nicht machen. Ja, doch, können sie halt, siehst du doch. Können sie machen, aber das ist so scheiße. Die Idee ist halt, dass dann Roman Reigns beim Publikum overkommt, weil ja Sting over ist beim Publikum. Aber das ist halt, weißt du, so... Ich sag, ja, Roman Reigns. Und wahrscheinlich ist momentan Dean Ambrose overer als Roman Reigns. Ich kann das... auch die Crowd, das ist für mich manchmal so merkwürdig. Manchmal scheinen die sich wirklich überhaupt nicht für irgendwas zu interessieren. Ja. Und dann gehen die bei Matches ab, die aus meiner Sicht völlig sinnlos und random sind. Da redest du wahrscheinlich jetzt gerade vom Main Event von Raw, oder? Da bin ich ein bisschen weggepennt. Ja? Ja. Ich fand's ohne Scheiße, du wirst mich jetzt auslachen, ich hatte meinen Spaß. Du glaubst nicht, was ich für einen Spaß hatte. Weil ich gemerkt habe, dass die drei Jungs da, die drei Faces, Riesenspaß hatten. Ich weiß nicht, was mit denen los war. Wurden die von der Arena angesteckt? Da war ja die Hölle los. Das war ja unglaublich geil. Als sie da dann auch noch ihre drei Signature-Moves ausgepackt haben, da ist ja die Bude explodiert. Hast du das mitbekommen? Ich schon noch mitbekommen. Diese Eruption von dem Heel-Team fand ich auch gut. So drei Charaktere, die nicht miteinander können. So, das fand ich auch wirklich super mit Owens und so. Das fand ich echt gut. Ich fand das wirklich gut. Mich hat die Ausgabe eher frustriert, weil das für mich so... Das Main-Event jetzt auch? Alles, weil, wie gesagt, weil für mich so, wenn ich mir die Raw-Ausgabe so mit einem Abstand jetzt von 2 Stunden mal so vorm Auge hervorrufe, dann ist das einfach nur... eine Bankrotterklärung für mich. Nee, fand ich. Ja, aber du stehst doch, guck mal, mit was stehst du jetzt da? Du stehst wieder damit da, dass dein Champion als feige Sau sich verpisst. Mhm. Du hast bei diesen Run-In, als der Undertaker und Brock Lesnar voneinander getrennt werden sollten, hast du Bray Wyatt, in Kevin Owens dabei gehabt, der die beiden trennen muss. Das ist für mich auch ein Zeichen, weil normal rennen da die Mid-Card-Leute raus. Cesaro lief da auch rum. Das sind die Sachen, wo ich mir so denke, okay, alles klar. Was mir die WWE hier zeigt, ist die Typen, auf die ich irgendwie so ein bisschen gesetzt habe, wo ich gehofft habe, okay, vielleicht haben sie es jetzt geschnallt und versuchen da irgendwas. Ja. Das war für mich persönlich das klare Zeichen, fick dich. Du kriegst mit Sicherheit nicht einen Kevin Owens als Champion oder irgendwas. Ja. Wir machen das, was wir schon immer gemacht haben und wir bewegen uns da kein bisschen. Wenn das dir nicht gefällt, dann geh woanders hin. Das sagen die dir und das können sie auch sagen, weil sie haben keine Konkurrenz. So einfach ist es. Und das hat mich irgendwie frustriert. Ich kann es nur so sagen. Mich hat das frustriert und es geht mir nicht darum, das hat nichts damit zu tun, dass ich den Undertaker nicht mag oder irgendwas. Damit hat das nichts zu tun, sondern dass der momentane oder die momentanen Raw-Ausgaben, die man zuletzt so sehen konnte, die waren so schlecht und so kurzfristig gedacht und überhaupt, also du hast nie irgendwie das Gefühl gehabt, die bauen auf irgendwas hin. Und als dann das ganze Ding mehr oder weniger wirklich brach da liegt, ist ihre Antwort, hier ist der Undertaker. Das, ne, reicht mir nicht. Das frustriert mich. Deswegen, auch mit den Dieben. Nachhaltig gesehen kann man natürlich sagen, hat diese Show relativ wenig gebracht, aber ich fand diesen ganzen Brawl mit Lesnar und Undertaker fand ich gut. Ich habe als Lesnar auch gesagt hat, I kill you, und dann der Taker gesagt hat, ja, das musst du aber auch, mein Freund. So, das fand ich sehr intensiv und das fand ich wirklich schön. Hat er doch gesagt, wunderschön. Hat er doch gesagt, ja. Sowieso denke ich, dass Odin und der Undertaker dieselbe Person ist. Ja. Aber nein, das fand ich doch auch gut. Das fand ich toll. Ja, das sind tolle Momente. Das ist nicht das Problem. Das muss man wirklich, ich sehe das auch getrennt voneinander. Wenn du mich jetzt fragst, was war der geilste Moment bei Raw in den letzten Monaten, dann sage ich das. Ja. Der Brawl zwischen Taker und Lesnar. Damit man mich da nicht falsch versteht. Aber so gefühlt ist das wie, mir fällt jetzt keine passende Analogie ein. Das ist wie wenn du mit einer geilen Alten fickst, aber weißt, dass zu Hause seine Freundin auf dich wartet. Ja. Weiß ich nicht, weißt du, du denkst halt so die ganze Zeit, ja, okay, es macht jetzt Spaß, aber wenn die nach Hause kommen, dann gibt's ein Donnerwetter. Weißt du, vielleicht irgendwie so, ich weiß nicht, ich bin einfach sehr, sehr, sehr, sehr skeptisch auf lange Sicht oder noch nicht mal so wirklich, lange Sicht. Ich bin sehr gespannt, auf lange Sicht musst du nicht gespannt sein, das wird, glaube ich, relativ schnell noch weiter bergab gehen. Jetzt wird's noch mal, wie du gesagt hast, in der letzten Ausgabe wie so ein Börsenkurs, der bergab geht, immer mal wieder so ein paar Aufs geben. Das wird es jetzt geben zum SummerSlam mit dem Taker, mit Lesnar, mit Sting möglicherweise. Da wird's mehr Zuschauer geben. So, ist so. Aber das wird relativ zügig danach wieder bergab gehen, wenn die drei wieder weg sind. Aber das mit den Diven, das hat mich am meisten frustriert in dieser Ausgabe. Habe ich recht gehabt? Neben diesem katastrophalen Backstage-Segment von Triple H, als er mit Paul Heyman telefoniert hat, hast du das mitbekommen? Ja. Der hat ja keinen geraden Satz rausgekriegt. Was war denn da los? Der war halt so freudig erregt, dass er sein Superman-Event hat für den SummerSlam. Ja, naja. Aber habe ich da recht gehabt oder nicht mit den Diven letzte Woche? Ja, du hast es. Und das sind auch so ganz merkwürdige Eindrücke, die ich da hatte. Das Charlotte gegen Brie Bella-Match war nicht gut. Es war nicht gut. Das lag mit Sicherheit daran, dass Brie Bella... Ich fand's nicht schlecht. Es war aber nicht NXT. Nein, nee. Aber für Brie Bella-Verhältnisse war nicht okay, also. Ja, okay, für Brie Bella-Verhältnisse war es okay. Wenn das dein Maßstab jetzt ist, dann okay. Was soll er sonst sein? Das sind halt die Tanzpartnerinnen, die so eine Charlotte bekommt. Ich meine, weißt du, ich meine, also was soll sie jetzt machen? Die muss halt gegen Brie Bella wrestlen und Brie aber Bella auch das Ganze, wie das Match gebookt war, das war so wieder, es wirkte so wie, okay, jetzt werdet ihr auch schon, jetzt bekommt ihr auch schon diesen Stempel drauf, wie Kevin Owens, so, weißt du, diesen Raw-Smackdown-Stempel, dass ihr alle hier schön weich gewaschen sein müsst. Und das fand ich nicht. Kurz, muss mal für den Rülpser kurz. Kriegst du noch einen Horn? So, hast du dir verdient. So, und dann das Naomi, Sasha Banks gegen Paige und Becky Lynch. Da sind ja im Prinzip, war Naomi auch bei NXT? Nee, ne? Nee, die war nicht. Nee, aber das. Also die war nur bei der TV-Show damals, aber nicht. Es zündet nicht so richtig. Pass auf. Ich meine, da hast du ja wirklich nur Mädels, die was können, aber es zündet nicht so richtig, weil ich mir mal denke, okay, die sind jetzt bei den Hauptshows, jetzt müssen sie ja diesen Corporate-Style wresteln. Und dazu kommt auch noch das Flair. So diese große Arena und diese weißen Seile und so, das kotzt mich auch tierisch an, dieser Look von diesem ganzen Scheißprodukt. Für mich, ich spule mal viel weiter zurück. Erstens ist dieses Intimstecken der größte Bullshit, den es gibt. Denn Stephanie McMahon spricht davon, dass man die Divas-Division auf den Kopf stellen muss und verändern muss, ja. Mhm. Gleichzeitig, was macht sie? Sie lässt die Diva-Division ja so und steckt halt einfach nur Leute mit dazu. Also wenn du die wirklich verändern wollen würdest, wäre ja die logische Konsequenz, dass du die Scheiße entsorgst und die was drauf haben, da reinsteckst. Ja, jetzt hat sie halt die Scheiße dagelassen und hat, weißt du, ein paar aus ihrer Sicht gute Wrestlerinnen mit dazu gepackt. Das ist das Erste. Das Nächste, dann haben die dieses Match bei Battleground. Ja, so heißt es. Ja. Und also ich verstehe natürlich, warum sie da mit einer anderen Einzugsmusik reingelatscht kommen, aber das ist halt auch wieder so ein Ding. Da kommen drei Wrestlerinnen, die angeblich jetzt hier die Zukunft der Diven Division verkörpern sollen, zu der Musik rein von denen, die wir jetzt seit Monaten schon gesehen haben und die uns zum Hals raushängen. Da denke ich mir halt auch, wieso schickst du die nicht mit ihrer eigenen Musik raus? Das ist auch wieder sowas, wo ich das Gefühl habe, ja, die sind halt mal mit dabei. Hier, nimmt die mal in die Hand. Ja, das sind jetzt hier die Neuen und so. Das ist das. Ich habe mir einen Leistenbruch gerade zugezogen. Was hast du dir zugezogen? Einen Leistenbruch gerade zugezogen. Ach, der war halt wieder. Bist du heiratet, ist wieder gut. Ja. Nee, aber das verstehe ich nicht, warum man da nicht ganz konsequent sagt, hier, das ist Charlotte und die ist mean as fuck und die läuft mit ihrer Musik raus. Und das Nächste ist dir aufgefallen bei Battleground, als die da alle miteinander rausgelaufen sind und alle ihre Moves machen mussten. Und haben sie am Apron kaum Platz gehabt, weil jeder da mit seinem scheiß Haar rumwedelt und die andere macht einen Spagat. Das ist so lächerlich und ich schwöre dir, dass das keine dieser Mädels freiwillig machen würde, so wie es da ablief. Nein. Das ist die scheiß WWE mit ihrer Denkweise. Richtig. Dass man das immer so machen muss, weil das muss immer derselbe Trademark sein, damit die Leute dich immer wieder erkennen. Und das ist fucking Bullshit. Die WWE sagt, seid so, und ich würde auch sagen, okay, für den Gehaltscheck bin ich so. Aber und das ist wann war Wrestling wirklich over ohne Ende? Das war, glaube ich, in den 70ern oder so mit Dusty Rhodes und so die Zeit. So, da kam doch nicht Dusty Rhodes jedes Mal Bruno mit exakt demselben Move rein. Ja, oder in den 80ern. Weißt du, aber das war doch nicht immer exakt, wirklich exakt das Gleiche. Ich wette mit dir, wenn die einmal was anderes machen, kriegen sie sofort einen auf den Deckel. Und das glaube ich auch, ja. Das sieht aber so behämmert aus. Da stehen drei, weißt du, wie das aussah? Wie wenn du WWE 2K15 spielst und die ganzen Charakter da so, weißt du, beim Royal Rumble irgendwie so übereinander lagern, so Glitches gibt's dann. So total behämmert sah das aus. Und das ist auch so was für mich dann irgendwie so wieder die Stärke der einzelnen Wrestlerin einfach so ein bisschen schmälert, dass sie halt einfach nur, sie ist halt nur so ein Teil des Großen und Ganzen, aber sie steht nicht für sich selber. Das Individuelle steht nicht im Vordergrund, sondern es ist halt, es sind halt trotzdem die Diven und es ist nicht Charlotte. Es sind die Diven. Allein schon dieses Diven-Ding. Das wäre das Erste gewesen, was ich aus Sicht von Stephanie McMahon geändert habe. Und das Paradoxe ist ja bei NXT, sie scheinen ja wirklich zu wissen, was der moderne Wrestling-Star sehen will. Da heißt es auch noch NXT Women's Title. Absolut. Und das Stephanie benutzt es ja selber. Sie sagt ja, die ganzen Frauen sind in der Aufruhr in der Sportwelt und hat festgestellt, hey, Fußballfrauen in den USA, wo man sich auch fragt, ist es eigentlich schon seit 20 Jahren so, du blödes Schwein? Und nicht irgendwie erst seit gestern. Ronda Rousey, das ist auch sowas, hast du das Bild gesehen? Bei den SPs, als Stephanie McMahon sich gleich neben Ronda Rousey gestellt hat? Was machten die bei den SPs, die scheiß Stephanie? Ja, die wollten natürlich diesen, pass auf. Larven, die Bella-Twins der Rousey wurden als Best Female Athlete nominiert. Frag mich nicht, wie zwei Frauen ein Athlete sind, aber offensichtlich. Wer wurde denn nominiert? Die Bella-Twins wurden in der Kategorie Best Female Athlete nominiert. Ja, aber, also Entschuldigung, es werden ja auch nicht, irgendwelche Schauspieler-Zwillinge als Best. Ja, ich weiß, was du meinst. Das sind ja, also natürlich liefern die dann eine Bombenleistung ab, ohne Frage, aber das sind doch keine Athleten. Ja, also weißt du, was ich meine? Das ist lächerlich. Das ist mir schon klar. Aber auf jeden Fall, Ronda Rousey war die große Siegerin, habe ich ja auch bei MMA Radio erzählt mit dem Best Fighter SP. Ja. Ich will mal sagen, MMA Radio finde ich einen scheiß Podcast. Ja, ich auch, aber ich höre ihn ja auch nicht. Machen ja nur. Ich höre ihn auch. Nimm ich jetzt aber zurück, das hat mich jetzt ins Mark getroffen. Weißt du ganz genau meine Meinung über diesen Podcast? Ja, dann sag's mal. Schneid mir raus. Es ist für mich momentan einer der Top 3 Podcasts, die man in Deutschland hören kann. Genau, der andere ist Non-PG und dann gibt's noch Fergen 12er. auf jeden Fall hat Ronda Rousey diesen SP da gewonnen. Deswegen sage ich nämlich so ernsthafte Sachen nicht, weil es eben einem wie im Kindergarten um die Ohren fliegt. Wie eine vollgeschissene Windel wird einem die um die Ohren geschlagen. Was ist dir denn jetzt wieder um die Ohren geflogen? Ich hau dir ins Maul. Das Klicken von der Maus ist immer. Weißt du immer, dass das Horn kommt, wa? Nee, ich weiß nicht, dass das Horn kommt. Kann ja auch sein, dass kommt. Diese oder Töne habe ich hier nicht. Ich hätte noch. Hier, den hätte ich noch. Den finde ich eigentlich am besten. Ich habe noch einen Donner. War ein leiser Donner. Oh, jetzt hier habe ich einen richtig lauten Donner. Jetzt pass auf. Muss ich furzen? Das war ein lauter Donner. Ja, also auf jeden Fall, Ronda gewinnt diese Drecks-SPs und zwei Minuten später diese Stephanie McMahon mit Ronda Rousey im Arm. Weißt du, das ist halt wieder so an Ronda Rouseys Erfolg sich laben. Weißt du, die UFC ist was scheiße, das sind die Stinkekinder. Aber hey, wenn wir uns irgendwo ranhängen könnten, ja, weil Ronda Rousey ist ein Mainstream-Star und spricht über die WWE offen, als sie ist Fan und so, dann hängen wir uns gleich ran. Wo ich mir auch so denke, hey, wollt ihr nicht irgendwie eine Storyline an den Start bringen, dass Ronda Rousey und The Rock gegen Triple H und Stephanie irgendwie was also weißt du, das ist halt auch wieder so, das ist typisch WWE, das ist sowas wird es, also ich bin mit Sicherheit kein Verfechter von Kayfabe, aber es macht halt keinen Sinn. Im Endeffekt befinden die sich aktuell, wenn man dem Glauben schenken darf, in so einer Storyline, dass Triple H und The Rock bei WrestleMania 32 aufeinandertreffen. Und Ronda wird nicht antreten bei diesem Match, da lege ich mich fest. Aber das will der Herr White nicht, ne? Ich könnte mir nicht vorstellen, ja. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass der. Ja, aber es gab doch so ein Interview, hast du das nicht gesehen? Was? Wurde er gefragt, ob Ronda ein Wrestling-Match hat bei WrestleMania 32? Ja, ich sag ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er dem irgendwie nochmal zustimmt. Er hat damals gesagt, nee, das wird nicht vorkommen, aber ich meine, Dana White ist ein Promoter und wenn die Kohle stimmt, ist alles möglich, aber ich kann es mir trotzdem in dem Fall nicht vorstellen, dass er dem zustimmt. Nichtsdestotrotz, aber wenn ich so eine Storyline für die Zukunft, für WrestleMania, für eine der größten Shows ever plane, kann man da nicht vielleicht sich so denken, ach komm, das Foto lasse ich lieber. Könnte mir mal irgendwann New anfliegen. Ja. Das sind alles so Sachen, da bin ich wieder bei dem Thema, wenn ich mich zurücklehne und aus weiter Ferne auf das aktuelle Produkt schaue, da wird mir Angst und Bange, weil das ist völlig bekloppt. Das ist so behämmert, das ganze Produkt. Ja, leider. Und ich sehe auch bei NXT so einen Abwärtstrend. Ja. Ich lege mich da einfach fest. Also, klar, es gibt immer noch gute Matches und einfach auch die relativ kurze Sendezeit finde ich okay. Wobei, sie haben ja die Viertelstunde mit dazu geedit, die brauche ich eigentlich nicht. Ich fand 45 Minuten super bei NXT. Ja. Und es ist, irgendwann werden wir auch 2 Stunden NXT haben, bin ich mir jetzt schon irgendwie sicher. Das ist irgendwann. Wie, echt kommt. Jetzt? Die wollen doch die ganze Zeit neue Wrestler, alle 2 Wochen treten da neue Leute, den. Hast du das Debüt von Hans-Axel Stringer geguckt? Ach so, ich dachte, du kommst jetzt mit Tim Wiese. Ja, habe ich. Also jetzt mal eine Frage an dich. Du verpflichtest einen für dein Performance Center und für NXT, Axel Tischer. Per se, deutscher Markt, die Deutschen haben noch 1 Euro auf der hohen Kante, da ist noch was zu holen. Immer gut, da irgendwie einen Deutschen zu holen. Dann sehe ich diesen Axel Tischer zum ersten Mal. Wirklich, es tut mir leid, Ricky, dieses fette Scheißschwein, du, der sieht aus, quatscht dir da wieder irgendwelche deutschen Sätze da rein, völlig platt und dumm, und der sieht aus wie der letzte Spasti, du. Und da denke ich mir, was ist denn die Intention, den zu verpflichten von der WWE? Der ist... Da geht es doch gar nicht darum, dass sie mit dem irgendwie einen deutschen Markt ansprechen wollen. Wieso denn nicht? Was denn dann für ein Markt mit so einer fetten Scheißsau? Der kann ja schon wrestlen. Das ist ja nicht das Problem. Das ist mir doch scheißegal, ob der wrestlen kann. Warte. Und du willst bei NXT, darauf legen sie ja Wert, auch so Charakter. Einfach so Typen, wie es halt früher auch im Wrestling gab. Und solche Typen gab dann es... Nee, ich finde solche Typen auch gut, dass es die im Wrestling gibt. Aber solche Typen werden halt nie irgendwie große Shows headlinen oder so. Also das ist, kannst du wahrscheinlich an einer Hand abzählen in den letzten 50 Jahren, wenn solche Typen mal große Nummern waren. Deswegen, ich finde das gut, dass es solche Typen bei NXT gibt, gerade für so... Ist viel zu liberal für diese Sendung. Nee. Das finde ich viel sinnvoller, sowas zu machen, als ständig deine potenziellen zukünftigen Champions zu besiegen, weil du einfach nicht mehr solche Leute einsetzt. Denn wenn es solche Axel Tischers geben würde, dann würden wir nicht so eine Scheiße hören wie Roman Reigns hat seit 6 Monaten keine Matches mehr gewonnen. Genau solche Typen willst du gegen Roman Reigns sehen. Du möchtest nicht, weiß ich nicht, hier, wie heißt der Vogel mit seiner Fickmaske da, der von den Los Matadeiros, du willst nicht solche Idioten gegen Roman Reigns sehen. Du willst einen Typ sehen, dem du abkaufst, okay, dass der irgendwo Kraft hat und einfach, ja, Mien ist irgendwo und der da rumsteht und fett ist und ein paar Whippings ja, macht und das, den Roman Reigns abfrühstückt. Das will ich sehen. Das kaufe ich doch auch einen Owens oder einen Wyatt ab, aber doch nicht so einer, der völlig Banane aussieht. Du willst nicht so Owens gegen Roman Reigns sehen bei Raw. Das will ich nicht sehen. Ich will die bei einem Pay-Per-View sehen. Ich will Axel fucking Ficktischer gegen Roman Reigns bei Raw sehen. Und zwar, dann möchte ich sehen, wie Roman Reigns den in 2,5 Minuten fertig macht. Das will ich sehen. Diese Leute, so wie so ein Tischer oder was, Bull Dempsey und Ty Dillinger, solche Typen, den ich, wo ich weiß, okay, Roman Reigns gewinnt dieses Match. Da spreche ich ja Talent ab, ne? Ich glaube, der kann mehr, als man denkt. Ja, wo man aber weiß, okay, Roman Reigns gewinnt das Match, aber es ist jetzt auch kein Match wie jetzt gegen irgendeinen Zwerg oder so, sondern das ist ein Match gegen einen Wrestler. Wir wissen, okay, ja, das Match ist dafür da, um zu zeigen, was Roman Reigns alles kann. Das will ich doch sehen. Du möchtest doch nicht Matches von Roman Reigns sehen gegen mögliche zukünftige Main-Event-Gegner. Du möchtest nicht Roman Reigns gegen Sheamus einfach mal so bei Raw sehen. Das ist so dumm. Das ist so hirnverbrannt, weil du schadest dir immer nur selber. Du schadest da zum einen deinen Money-in-the-Bank-Kofferträger, sage ich jetzt mal, wenn du so ein Match machst. Sheamus, wenn der das Match verliert. Andererseits schadest du Roman Reigns, weil er halt gegen Sheamus verliert, der eigentlich so in der Hierarchie eher unter ihm stehen würde, so von der logischen Denkweise her. Was machst du also? Wieder so ein Countdown-Scheiß oder irgendwie greift einer von außen ein? Genau deswegen haben wir nur noch so Fuck-Finishes und so unlogische Storylines. Deswegen wäre ich froh, wenn so ein Axel Tischer bei Raw auftreten würde. Nicht, weil der so geil aussieht und die Zukunft der WWE ist, sondern weil du solche Typen brauchst, um andere Typen wiederum overzubringen. Ja, da kannst du doch, wenn du in Kansas Raw aufnimmst, da kannst du doch da mal kurz gucken, hier Kansas City Wrestling Promotion, dann nimmst du da einfach ein. Kannst du, machen sie aber nicht. So. Ist mir egal, wen sie da hinstellen. Mir geht's nur darum, dass so ein Axel Tischer. Du kannst nicht doch bei diesen Effekt von einem Jobber kannst du doch überall mal holen. Ja, aber bei ist NXT, doch richtig. Da will ich nur Leute sehen, wo ich denke, die WWE steht da zu 100% hinter. War noch nie so. Bei NXT gab's immer Jobber. Immer. Bei NXT gab's immer die Typen, die sich für jeden hingelegt haben. Das war schon immer so bei NXT. Erinnere dich mal hier an Baron Corbin. Bevor der seinen Gimmickwechsel hatte, war das auch ein Jobber. Das war immer so, dass es Typen gab, die sich für jeden hingelegt haben, klassische Jobber waren. Und so sind wiederum andere Kämpfer overgekommen. Ich erinnere mich da an Tyler Breeze, der am Anfang nur Jobber-Matches gewonnen hat. Ja. So machst du es halt einfach. Und deswegen ist Axel Tischer bei NXT, weil der zum einen ein solider Wrestler ist Und zum anderen kannst du den halt gegen Samoa Joe stellen und die Leute denken nicht gleich, oh, das wird jetzt hier, weißt du, weil halt, wenn du Samoa Joe gegen so einen 120-Pfund-Typen stellst, also so ein Streichholz, ja, das kannst du halt vergessen. Da brauchst du halt so ein Vieh wie den Axel Tischer. Der natürlich das Match nicht gewinnt. Jetzt warte doch mal kurz. Ein Vieh wie Axel Tischer, der ist gefühlt 1,35 Meter groß und hat so eine Bierplauze mit so Titten. Der ist ja kein Vieh. Das ist einfach ein untrainiertes Stück Scheiße. Nee, das ist ein Vieh. Das ist kein Vieh, nur hör doch mal auf. Der ist über 1,80. Der ist größer als du Vogel. Wenn er 1,80 ist, ist er nicht größer als ich, du Vogel. Wieso? Wie groß bist du? Du bist ja nur 1,24. Ich bin 1,81. Ich habe immer noch einen Zentimeter mehr als okay, Axel Tischer ist 1,87. So, jetzt ist er größer als ich. 100, ist er trotzdem. 105 Kilo. Rechne das mal aus im Body Mass Index. Jetzt hält er noch seine Fresse, wenn er diesen Podcast hört. Aber wenn er wieder von NXT entlassen ist und wir wieder in Langenhagen in einer Turnhalle hier Events hat vor 17 Leuten, hat er dann wahrscheinlich eine große Fresse. Also, ich finde das okay, dass es solche Leute bei NXT gibt. Langenhagen ist ein Tagesthema, ist eine Weltstadt, ja, so lasse ich mich gar nicht mehr von abkommen. Das ist er auch. Es ist eine Weltstadt. Es ist eine reine Weltstadt. Wir waren im Main-TV-Stream. Ja. Aber wir müssen ja jetzt leider Gottes aufgrund unserer Aufwohnung. Weil die nämlich die Atombomben, weil die nämlich ganz genau wussten, die Amerikaner, was das mal hier für eine florierende Weltstadt wird. Das stimmt. Da lagen hier die Atombomben immer noch. Aber das interessiert uns lagern nicht. Lagern beim Chris im Kühlschrank. Weil wir nämlich das Chicago Deutschlands sind. Wir lassen uns nicht unterbuttern. Ich dachte eher, das Detroit Deutschlands. Nee, das Chicago Deutschlands. Das sagt man nämlich ganz klar. Langenhagen, das Chicago Deutschlands. Das lasse ich jetzt. Moment. Kriegst du noch ein Horn? Da will ich kein Horn, da will ich einen Blitz. Einen Donner will ich da. Warte. Erstmal eine Glocke. Jetzt. Kannst du noch mal sagen? Warte. Ach, nee. Ja, mit diesen Soundeffekten, das muss man einfach auch drauf haben. ja, was soll ich dazu sagen? Also, besser geht's im Endeffekt nicht. Langenhagen ist, ja, im Endeffekt das Chicago Deutschlands. Anders kann man es nicht sagen. ich hoffe, dass ich Unrecht habe und die WWE wird so durch die Decke gehen. Ich bin auch überhaupt nicht irgendwie done with Wrestling oder so, ja. Also nicht, ich versuche nicht alles negativ zu sehen und ich merk's immer wieder daran, wenn ich Lucha Underground sehe. Und ich jetzt kommt die Lucha. Nee, guck mal, das ist, was ich meine. Wenn man es nicht sieht, man sich sieht, muss man die Fresse halten. Du guckst es doch nicht an! Da muss doch nicht alles hier mal mit einem Lutscher anders machen. Aber das ist eben das Nonplusultra. Das ist von der Produktion her mit das Beste. Das ist von den Storylines mit das Beste. Und das ist vom Wrestling her mit das Beste. Das ist nicht wie Ring of Honor, wo sie da so einen halbschattigen Ring irgendwie welche Manöver zeigen auf so einer Turnmatte. Sondern das ist productionmäßig top of the notch. Das ist auf einer Ebene mit der WWE. Und das ist das Produkt, das Woche für Woche abliegt. Die letzte Show von letzter Woche Donnerstag. Das war so eine fucking geile Show. Ich kann mich an keine Raw-Ausgabe erinnern. Ich kann mich an keine erinnern, die so gut war. An keine. Weißt du eigentlich, was mein neuer Lieblings-YouTube-Channel ist? Ich habe die Befürchtung, dass ich es weiß. Nee, du weißt es nicht. Du brauchst doch gar nichts klicken und irgendein Horn anmachen. Ich wollte das Horn schon mal vorbereiten. Das meine ich jetzt wirklich. Gucke ich jetzt jeden Tag. Sag's nicht. MMA Digest. Kennst du das? Nee, sagt mir jetzt so nix. Das ist ein toller Channel. Da bekomme ich alles mit nebenbei from the MMA Radio. MMA Radio und MMA Digest. Das gucke ich nur noch. Und ich weiß Bescheid. Und ich bin mal gespannt auf deine Antwort zu meiner Frage, warum die WWE so, die UFC so scheiße ist und dann nur in Nevada ihre Events abhält. Ich habe die beste Antwort der Welt. Kann man sich bei MMA Radio anhören. Ja. Das, wir müssen zum Ende kommen. Habe ich schon runtergeladen. Minuten. Ja, es ist eine wunderschöne Ausgabe. 54 Minuten sind rum. Ja, tschüss. Nächste Woche hören wir uns wieder in alter... Wie viele Minuten haben wir noch? 15 Sekunden. Oh, das schaffe ich, glaube ich, nicht. Warte Tschüss. Mal. Scheiße. Das war's.